Gregorius hat als ritterlicher Held die belagerte Herzogin befreit und nicht nur befreit, sondern auch gefreit. Auf den Rat ihrer Landesherren hin hat sie ihn geheiratet und er sie, und sie sind so glücklich, wie Menschen nur sein können, ahnen aber nicht die Furchtbarkeit, in die sie nunmehr hineingeraten sind. Aber eine Magd entdeckt, wie er, Gregorius, täglich büßend, verzweifelt, die Haare sich raufend, die Brust schlagend, vor der Tafel betet und führt nun die Herren zu dieser Tafel hin. Und jetzt kommt die furchtbare Entdeckung, die Anagnorisis, sie erkennen einander, sie begreifen die furchtbare Wahrheit, dass sie nicht nur Mann und Frau, sondern dass sie auch Mutter und Sohn sind. Ich bin über Mutter und über Wieb. Und nun in eine furchtbare Klage-Arie beider fügt Gregorius das Wort des Trostes und der Rettungsmöglichkeit ein. Wahre Buße und wahre Reue können den Schuldigen noch entsühnen. Und wir kommen jetzt zum Ende dieser verzweiflungsvollen, aber doch auch mit Hoffnung getränkten Rede. Mit den beiden letzten 7 oder 8 Versen sagt Gregorius 2743: Ich seh euch nimmermehr hienieden. O, wären wir von je geschieden! Dem Lande und dem Gut und Geld, dazu dem eiteln Sinn der Welt, von heut ab ich entsaget ab. Die reichen Kleider legt er ab und schied dann aus dem Lande in dürftigem Gewande. Und das nächste Kapitel, das schildert nun die schauerliche Buße, die er, Gregorius, sich auferlegt als Einsiedler auf der Felseninsel. 2751. Dem Riechen Dürftigen, sagt in schöner Antithese Hartmann, der sowohl mächtig wie doch ganz und gar dürftig von allem entblößt ist. Und die Übersetzung lautet: Dem reichen armen Manne war, versagt die Gnade ganz und gar, nur dass er allen Ungewinn ertrug mit williglichem Sinn. In seinem Herzen er begehrte, dass Gottes Güt ihm das gewährte und ihn nach einer Wüste hin doch schickte, dass er büße drin den Frevel bis an seinen Tod. Und spielend trug er diese Not. Gregorius mied allermaßen die Menschen und gebahnten Straßen und auch das offene Gefild. Nach Orten nur, die öd und wild, schlug ein der Arme seine Wege, durchs Wasser watend bei dem Stege, das heißt neben dem Steg. Also er legt sich solche Bußleistungen auf, dass er alle Bequemlichkeit meidet, selbst den Steg, der über den Fluss oder den Bach führt. Und unbeschuht, die Füße wund, durchstreift er Bruch und Waldesgrund, so dass er bis zum dritten Tag ganz ungespeist Gebetes pflag. 2771. Nun ging ein Stieg, der eng und schmal, ganz nah, bei einem See ins Tal. Den wählte der lebensmüde Mann und folgt ihm immer weiter dann, bis dass er sah ein Häuschen klein. Da kehrt er, um zu rasten, ein. Ein armer Fischer wohnte dort, den dünkte, dass kein anderer Ort zum Fischen besser wäre. Den bat der Reue Schwere, dass er ihn nehme auf, um Gott. Von diesem litt er größern Spott, als er bisher gewohnet war. Denn als der Fischersmann gewahr, die Schönheit seines Leibes ward, wiegt er sein Haupt und sprach nicht zart: Welch ein Betrüger bist du doch! Verhielt sich so die Sache noch, dass ich so töricht wäre schier, dass ich dich vielfraß behielte hier, so dünkt dich, Kerl, so groß und dick, ganz wertlos dieses große Glück. Du nähmest meinem Weib und mir, wenn heute Nacht entschlafen wir, das Leben gleich um unser Gut. Wie übel doch die Menschheit tut, dass sie solch einen Schaden lässt, in ihrer Nähe sich setzen fest, nämlich solch einen unbrauchbaren Mann, von dem Gott Ehre nie gewann und der die Leute nur macht arm. Das wäre Arbeit, deinem Arm zu reuten eine Strecke Land. Es ziemte besser deiner Hand den Treibstock oder Spaten führen, als in der Irr umher vagieren. Dass dir der Teufel tu den Tod. Es ist gar hart verdientes Brot, das bei den andern du verschlingst. Der eigenen Kraft du Schande bringst. Heb dich aus meinem Hause flink. Der Tag bereits zur Rüste ging, der gute Sünder aber nahm die Schelte ohne Groll und Gram, und heiteren Gemüts und froh gab ihm der gute Antwort so: Herre, ihr, so heißt es im mittelhochdeutschen Text, er redet ihn also, um sich selber total zu erniedrigen, redet er diesen ärmlich armen, proletarischen Fischer als Herr an. Ihr sagtet mir ein wahres Wort. Wer sicheres Leben fort und fort erstrebt, der handelt mit Bedacht. Drauf wünscht er beiden gute Nacht, und lächelnd eilte er hindann. Zu seiner Reue und Buße gehört ja geradezu eine masochistische Haltung. Lächelnd eilte er hindann. Der hilf- und beistandslose Mann erhörte gerne diesen Spott und lobte seinen Herrn und Gott zum Danke für die Schmach und Schimpf. Welch eine Schmach auch, welch Unglimpf ihm dorten wär geschehen, er hätt es gern gesehen. Hätt ihn der niedre Fischersmann, statt daß mit Worten er hindann ihn jagte, ihn weggeschlagen, er hätte auch das gern ertragen, ob seiner Sündenlast vielleicht ihm dadurch wird ein wenig leicht. Des bösen Fischers Weib jedoch, das fühlt Erbarmen mit ihm noch. Die wollt es bedünken nimmermehr, dass er solch ein Betrüger wär. Von dem Geschelte, das ihr Mann um des Fremden kleinen Wunsch getan, ward tränenfeucht ihr Augenpaar. Sie sprach: Das ist ganz sicher wahr, ich seh es ihm wahrhaftig an, er ist gewiss ein guter Mann. Gott, lass dich's nicht entgelten, du hast geübt ein Schelten, das deinem Heil könnt schädlich sein. Du weißt wohl, dass das Häuschen dein von Menschen aufgebaut gar fern, wenn dir von deinem Gott und Herrn sein Bote ward hierher gesandt, dass er dich deines Heiles mahnt, so solltest du das wohl bedenken und freundlichen Empfang ihm schenken. Denn noch kein Dürftger kam zu dir, seitdem wir angesessen hier, als dieser arme Mann allein, dem du nichts ließest angedeihen. Wenn jemand sich sein Leben lang ernähren muß von seinem Fang, wie dir so kümmerlich geschehen, dem sollte Gott vor Augen stehen. Mach es noch gut, das rate ich dir. So hilf dir Gott und gönne mir, dass ich ihn rufen darf zurück. Die Fahrt hier raubt ihm jedes Glück. Die Nacht muß bleiben er im Walde, wenn er nicht darf umkehren balde, und wird er nicht der Wölfe fraß, wie leicht kann ihm geschehen das, so muß er ungesättigt gar dort liegen und der Hilfe bar. Drum, lieber Mann, gestatte mir, dass ich ihn darf behalten hier. So machte sie mild mit Güte des Fischers hart Gemüte, dass er Erlaubnis hat erteilt dem Weibe sein, das unverweilt sie nachlief dem weglosen Mann und wiederum ihn rief heran. 2881, so hat sie ihn zurückgebracht. Da war sein Abendmahl gemacht, dem Fischersmanne grad bereit, für jene Schmach und Schnödigkeit, die ohne irgendeine Not ihr Mann dem edlen Dürftgen bot, wollt ihn das Weib ergötzen, das heißt ersetzen, Ersatz geben, begann ihm vorzusetzen die allerbeste Speise. Doch schlug sie aus, der Weise Gregorius nämlich, wie sehr das Weib auf ihn sprach ein. Ein Stückchen Brotrinde ganz allein nahm er von seiner Wirtin an und einen Wassertrunk sodann. Er sprach noch zu des Fischers Weib, es wär sein sündenvoller Leib kaum dieser Speise würdig gar. Als das der Fischer ward gewahr, wie er die schlechte Speise aß, schalt er ihn wieder und sprach das: »O weh, dass ich das ansehen soll! Ja, ich erkenn Betrüger wohl und all die trügerische Weise. Du bist mit solcher schlechten Speise gewiss bisher nicht umgegangen. Man sieht an deinen vollen Wangen ja weder Durst noch Hungersnot. Sie glänzen ja schön feist und rot. Es sah wohl schwerlich Mann und Weib je einen stattlicheren Leib. Den hast du nicht gewonnen schier mit trockenem Brot und Wasser dir. Du bist gemästet guter Art, die Schenkel glatt, die Füße zart, die Zehen wohlgestreckt und lang, die Nägel schön gepflegt und blank. Es müssten ganz zerschunden sein und unten platt die Füße dein, wärst du ein frommer Pilgersmann. Auch seh ich deinen Schenkeln an, nicht einen Sturz, nicht einen Stoß, du trägst sie noch nicht lange bloß, wie sie so wohl bewahret sind, dass weder Frost noch rauer Wind sie je einmal berühret hat. Gar nicht zerzaust und prächtig glatt dein Haar ist und so weich die Haut, wie man sie nur bei Schlemmern schaut. Die Arme und die Hände dein, die wollen ohne Tadel sein und sind so glatt und sind so weiß. Du pflegtest sie mit anderm Fleiß in aller Heimlichkeit und Stille, als jetzt zu zeigen ist dein Wille. Da bin ich ohne Sorgen, du wirst dich sicher morgen entschädigen für den Mangel hier, denn bessere Kost verschaffst du dir, wo du sie nur zu kaufen findest. Gar unschwer du dann überwindest hier diesen Mangel, diese Not. Denn dieses dürre Haferbrot und unseres kühlen Bronnens Gabe ist deinem Munde keine Labe. 2945. Die Rede nahm der gute Mann mit heiterem Gemüte an und meint, es nütze ihm vor Gott, wenn er erlitte solchen Spott durch einen Mann unadelig. Nicht mühte er darum auch sich, Antwort zu bieten diesem Mann, bis der zu fragen ihn begann und von ihm heischte mehre, was für ein Mann er wäre. Da sprach er: »Herr«, widerredet er ihn, sich selber demütigend als Herr an, »ich bin ein Mann, der leider nimmer wissen kann die Summe seiner Sündenschuld, und suche nun um Gottes Huld in dieser Wüste einen Ort, damit ich immer könne dort es büßen bis an meinen Tod mit meines Leibes Pein und Not. Der dritte Tag ist's heute nun, dass ich entsagte irdschem Tun und meinen Weg durch Wildnis bahnte, in meinem Herzen mir nicht ahnte, dass ich hier Wohnung fänd und Leute. Indessen, da mein Weg mich heute zu euch hierher geleitet hat, so such ich bei euch Gnad und Rat. Wisst einen Ort ihr nahe bei, der meinem Wunsche passend sei, sei es ein Höhl, ein wilder Stein, dann zeigt ihn mir, will euch dankbar sein.« Die extreme Form der Einsiedelei also strebt er an. Der Fischer gab ihm Antwort so: »Freund«, ironisch, »da du dieses willst, sei froh, dein Wille soll erfüllet sein. Ich weiß bei uns hier einen Stein, ein wenig über diesem See, auf dem kann dir wohl werden weh. Sobald es uns nur kann gelingen, dass wir dich nach dem Steine bringen, so kannst du dort in schweren Tagen die Sünden dein gar wohl beklagen. Der wird dir sein genugsam wild. Und bist du wirklich denn gewillt, in steter Reue dort zu leben, so will ich guten Rat dir geben. Ich habe Eisenfesseln hier.« Handschellen, das heißt Beinschellen in diesem Falle. »Ich habe Eisenfesseln hier schon lange aufbehalten mir, die will ich dir zum Mittel geben, Instrument geben, dass du beständig machst dein Leben«, angefesselt also, »beständig machst dein Leben, dort oben auf dem wilden Stein, in die schließ deine Füße ein. Gereut dich dein Entschluss dann noch, bist gegen deinen Willen doch du auf dem Steine festgebannt. Denn mit dem Stein ist's so bewandt, dass selbst mit freien Füßen man so leicht ihn nicht verlassen kann. Geh schlafen jetzt und früh erwache, falls wirklich ernst dir mit der Sache. Die Eisenfesseln nimm zu dir und sitz in meinem Kahn zu mir, fahr ich zum Fang vor Tage fort. Ich lande dir zuliebe dort und helfe dir dann auf den Stein und schließe deine Füße ein in diese Fesseln starr und kalt, damit du dort musst werden alt und ich dann fürderhin für wahr auf dieser Erden immer da vor deinem Drängen bin geborgen. Davor bin ich ganz ohne Sorgen. Diese Fesseln erinnern an die Fesseln des Schuldknechts. Gregor ist also Schuldner Gottes und legt damit Symbol des tiefsten Falls, das Symbol der tiefsten Erniedrigung an sich, an seine Knochen. Wenn er's auch nur zum Hohne tat, so war Gregor doch jenes Rad so, wie er's wünschen wollte, wenn er sich's wünschen sollte. Also wenn der Fischer auch nur hohnvoll geredet hat, für Gregor war das, was er sagte, gerade das, was er sich wünschte. 3019 sind wir jetzt. Nun hielt der böse Fischersmann gar starr und hart an seinem Plan, dass keine Ruhe, keine Rast und auch kein Obdach seinem Gast in seinem Haus er wollt bereiten. Nicht konnte es seine Frau erstreiten, die alle Sinne setzt daran, von ihrem harten Ehemann, dass er ihn bleiben ließ im Haus. Wie einen Hund trieb er ihn raus in das Gehöfte vor das Tor. Und frohen Sinnes ging Gregor. Er ward gebettet in der Nacht, so hat er nie sie zugebracht, in ein so ärmlich Häuselein, dass es nicht ärmer konnte sein. Das war zerfallen, ohne Dach. Man bot dem Fürsten solch Gemach, dass es für seinen Küchenknecht gewesen wäre, viel zu schlecht. Sein Aschmann, das ist der Kalfaktor, der die Küchenherde heizt, das ist die niederste Stufe, der Diener, das ist für seinen Küchenknecht gewesen, wär fürwahr zu schlecht. Der Raum war allen Hausrats bar, kein Stroh, kein Bett darinnen war. Ein wenig Schilf legt in die Ecke des Weib ihm, dass er sich drauf strecke. Da legte er zu sich hinein die beiden Eisenfesseln sein und auch die Tafel, die voll Sorgen, dass er sie wiederfänd am Morgen. Wie wenig schlief er da die Nacht. Er hat sie im Gebet durchwacht, bis ihn die Müdigkeit bezwang. Als er in tiefem Schlummer sank, beinah der neue Tag begann. Da fuhr zum Fang der Fischersmann. Gar früh er aufgebrochen war, wie er dies pflegte immer da. Der Fischer seinem Gaste rief. Jedoch, so fest Gregorius schlief, weil große Müd ihn überkam, dass er das Rufen nicht vernahm, da rief zum zweiten Male er. Dann sprach er, »Das sah ich vorher schon längst, dass dem Betrüger dort nicht ernst gewesen mit dem Wort, ich rufe dich gewiss nicht wieder.« So eilt er zu dem See hernieder. Als dies das gute Weib ersah, weckt sie ihn auf und sagt ihm da, »Wenn du willst fahren, guter Mann«, Gurtmann, das ist mittelhochdeutsch auch die Bezeichnung für den Pilger, »wenn du willst fahren, guter Mann, sieh, so versäumst du dich daran. Mein Mann, der will jetzt auf die Fahrt.« Da hat er länger nicht geharrt, denn es ward ihm im Herzen bange, dass er verzögert sich zu lange. Jedoch Gregorius wurde so in seinem Sinne wieder froh, er sollt ihn doch nun führen fort, wie er versprach, an jenen Ort. Und all das Leid und all die Lust, die ihm erfüllten seine Brust, dazu die Hast, die schufen das, dass er die Tafel dort vergaß, die er in allen Tagen stets mit sich hat getragen. Die Fesseln nahm er in die Hand und ist dem Fischer nachgerannt. Er rief ihm, dass um Gott erhalte, so führte ihn der harte Alte nach jenem wilden Steine und schloss ihm beide Beine fest in die Eisenfesseln bald. Er sprach, »Hier musst du werden alt. Führt dich mit schlauen Sinnen der Teufel nicht von hinnen, so kommst du nimmer von dem Ort.« Warf in die Flut den Schlüssel fort und sprach, »Das weiß ich sicherlich. Wenn jemals diesen Schlüssel ich in diesen Tiefen wiederfinde, so bist du frei von jeder Sünde und wohl ein heilger Gottesmann.« Er ließ ihn dort und schied ihn dann. Da deutet sich also das Ring des Polykrates-Motiv schon an. Wir wollen das Mittelhochdeutsch lesen, denn es ist natürlich eine entscheidende Stelle. Also, Gregorius bittet, der Fischer möge auf ihn warten. Er rufte durch Gott, dass er sie'n bitte. Warte. Also fuhrt er in mit Unsitte uf jenen wilden Stein. Da besloß er im Dübein, faßte in die Isen halten. Er sprach, hier mußt du alten, kannst du alt werden. Dich entführe mit seinen Sinnen der Tüfel von hinnen, du entkommest hin, aber nimmer mehr. Den Schlüssel warf er in den See. Er sprach, das weiß ich ahne Wahn. Wenn ich den Schlüssel funden hahn aus der tiefen Ünde, so bist du ahne Sünde und woll ein heilig Mann. Er liehen da und schiert er dann. Und jetzt die parallel entsprechende Stelle bei Thomas Mann. So stiegen sie hintereinander hinauf, erst über die Leiter, dann mühsam noch ein Stück über kahlen Fels, mit Hilfe von Spalten und Zargen. Und als sie oben die kleine Kegelplatte erklommen hatten, da tat der Fischer mit finsterem Lachen, wie er es angesagt. Er legte dem Gregor das Beineisen an, sperrte das Schloss und sprach dabei, »Nun bist du dem Steine sicher. Hier musst du alt werden, denn führt nicht der Teufel mit allen seinen Listen dich von hier weg. Nie und nimmermehr kommst du wieder herunter. Da sitze, in deiner eigenen Trügerei hast du dich gefangen.« Damit warf er den Schlüssel des Eisenhalters im Bogen weit hinaus in den See und setzte hinzu, »Berg ich den je aus der Wellentiefe und sehe ihn wieder, dann will ich dir abbitten, Heiliger, gut heulen und Zähne klappern.« Das war sein Abschiedsgruß. Er kletterte wieder zum Boot hinab, zog die Leiter ein und fuhr davon. Gregor, der Arme, blieb zurück mit allem seinem Missgeschick, allein dort auf dem wilden Stein. Und keine Gnade wurde sein. An jedem Schutz, das ihm gebrach, allein der Himmel war sein Dach. Kein anderer Schirm war ihm am See vor kaltem Reif und Frost und Schnee, vor Sturmwind oder Regen, als seines Gottes Segen. Ihm waren warme Kleider fremd, ihn deckte nur ein Härenhemd, doch blieben Arm und Beine bloß. Von seiner Kost, die er genoss, in Wahrheit ich euch sage, konnt er nicht 14 Tage, weiß Gott, vor Hunger leben, wenn ihm nicht wär gegeben von Christo Trost. Der tät es walten, dass ihm das Leben blieb erhalten und er vor Hunger konnt gedeihen. Ich sag euch nun die Speise sein. Es quoll dort aus dem Steine hell ein spärlich kleiner Wasserquell. Ein Loch grub er sich, wo er quoll, das rann zu einem Trunke voll. Doch war der Quell so klein und schwach, dass in der Zeit von Nacht zu Tag das kleine Loch kaum voll ihm ran. Das trank der gnadenarme Mann. So lebt er dorten 17 Jahr. Das hält so mancher nicht für wahr, doch ist sein Glaube falsch bestellt, da ja kein Ding auf dieser Welt für Gott unmöglich, wenn er's will. Kein Wunder ist für ihn zu viel. Und nun zu dem nächsten Kapitel, Gregors Lösung, Erlösung, und staunenvoll wird er erhöht. Als er so ledig aller Gnade auf jenem Stein am Seegestade wohl 17 Jahre hat gesessen und Gott, der Herr, ihm so vergessen die meiste Summe seiner Schuld vergeben hat also, dass er ihm Gnade gab und Huld, da starb, wie ich das hab gelesen, der da zu Rom war Papst gewesen. Sobald geschieden er vom Leben, da war es jedes Römers Streben, dass seiner Sippe er vor allen zu Gottes Freud und Wohlgefallen verschaffen könnte die Gewalt. Ihr Streiten war so mannigfalt, dass sie in ihrem Hass und Neid und ihrer Ehrengierigkeit durchaus nicht einig werden wollten, wem sie den Stuhl verleihen sollten. Da riet man allenthalben dies, dass man die Wahl doch überließ im Himmelszelt dem höchsten Gott, dass seine Gnad und sein Gebot erzeigte, wer ihm würdig schiene, dass er zum Richter ihnen diene, zum Papst also als höchster richterlicher Instanz. Da wandten sie in ihrer Not sich im Gebet zum höchsten Gott und brachten ihm Almosen dar, darum er ihnen gnädig war, der immer da das Beste riet. 2 weisen Römern erst beschied in einer Nacht, an denen war den Römern lang schon offenbar die Treue und Wahrhaftigkeit, und beider Wort galt wie ein Eid. Als die alleine lagen und des Gebetes pflagen, die Stimme Gottes ihnen sprach, dass sie die Römer am nächsten Tag beriefen allen früher Stunde, damit sie ihnen brächten Kunde, was ihnen Gottes Will und Macht für einen Richterpapst zugedacht. Gesessen wäre ganz allein auf einem wilden Felsgestein ein Mann in Aquitania, also noch in Gregors Heimat und Herrschaft. Ein Mann in Aquitania, doch wüsste von ihm niemand da, schon in das 17. Jahr. Und diesem ziemte es für wahr, dass man den Stuhl ihm überließe. Gregor, der Mann mit Namen hieße. Dass er es beiden kundgetan und nicht bloß verkündet einem Mann, bewiese, dass von einem Munde nicht könnt bezeugt sein, solche Kunde. Doch einer wußt vom andern nicht, daß ihm ward solch ein Traumgesicht, daß ihnen beiden in der Nacht die gleiche Weisung ward gebracht, bis sie darauf zusammenkamen und voneinander es vernahmen. Und als sie darauf taten, wie sie vernommen hatten, und einer seine Rede sprach, der andere ebenso danach, da glaubten alle Römer gern, was kundgetan, die beiden Herren, und dankten Gott voll Lust und Freude. Die alten Herren wurden beide als Boten balde ausgesandt in Aquitanien, das Land, das sie den guten, frommen Mann aufsuchten und herbrächten dann.